Rechter, linker und muslimischer Antisemitismus. Schon die Antisemiten in der Weimarer Republik sahen in den Juden eine Bedrohung durch ihre Positionen in Handel und Finanz und einer angeblich dekadenten Moral durch ihre avantgardistische Position in Kunst und Literatur. Sie schienen die erfolgreichen Konkurrenten zu sein, sexuell und beruflich, so der deutsch-amerikanische Politikwissenschaftler Franz Neumann. Zwei moralische Emotionen motivieren den Antisemitismus: Ekel und Neid. Wobei die Propaganda der Nationalsozialisten zeigt, dass Antisemiten bemüht sind, Neid in Ekel umzuwandeln. Das kann man mit dem Stereotypenmodell der amerikanischen Sozialpsychologin Susan Fiske veranschaulichen. Laut Fiske bilden wir Stereotype anhand zweier Achsen. Erstens Wärme, man könnte auch sagen soziale Nähe nach dem Prinzip Loyalität, und zweitens Kompetenz, man könnte auch sagen sozialer Status, nach dem Prinzip Autorität. Erwachsene Familienmitglieder, Freunde und Anhänger der eigenen Gruppe haben auf beiden Achsen einen hohen Wert. Sie sind warm, weil sie uns nah sind, und sie haben für uns einen hohen Status, daher erfüllen sie uns mit Stolz. Das andere Extrem bilden Menschen, die uns sozial fern sind und die wir auf der Statusskala weit unten ansiedeln. In den meisten Versuchen sind das Obdachlose oder drogensüchtige Kleinkriminelle, auf die Testpersonen tendenziell mit Abscheu reagieren. Das muss nicht immer ein bewusst erlebter Ekel sein. Manchmal äußert sich diese Distanz auch in einem leichten Unwohlsein, einem unangenehmen Ziehen in der Zwerchfellgegend. Aufschlussreich sind nun die anderen zwei Extremfälle. Auf Menschen, die uns sozial nahestehen, aber in ihren Fähigkeiten oder ihrem Status deutlich eingeschränkt sind, reagieren wir mit Mitleid. Das sind die Schwachen und Alten der eigenen Gruppe, beispielsweise der demenzkranke Großvater. Wie sieht es nun mit dem vierten Fall aus? Mit Menschen, die uns sozial fernstehen, aber dennoch besondere Fähigkeiten und damit einen hohen sozialen Status haben. Auf sie reagieren wir typischerweise mit Neid. Den verspüren beispielsweise weiße Amerikaner, wenn sie über ihre beruflich erfolgreichen Landsleute asiatischer Herkunft nachdenken oder Indonesier gegenüber der chinesischen Minderheit in ihrem Land. Und so haben zu allen Zeiten die Mehrheitsgesellschaften über Juden gedacht. Besonders deutlich im Deutschland der 20er und 30er Jahre des 20. Jahrhunderts.